H. Liebe Silvia, ich kann dich nun leider doch nicht abholen, aber du findest bestimmt ein Taxi am Bahnhof. Weißt du die Adresse noch? Wir wohnen in der Berlinstraße 327. Das ist ganz in der Nähe vom Berliner Platz. Der Taxifahrer kennt die Straße bestimmt. Sie ist ziemlich lang. Tschüss, ich freue mich auf dich.